Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien hat sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöht. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kamen in dem Ort San Giuliano di Puglia mindestens 13 Menschen ums Leben. Allein 10 Kinder und eine Lehrerin wurden beim Einsturz einer Schule getötet. Die Rettungskräfte versuchen weiterhin, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Rund 20 Personen gelten noch als vermisst. In der gleichen Ortschaft starben 2 Frauen beim Einsturz der Häuser. Die italienische Regierung verhängte den Notstand über die Region Molise. Rund 1000 Menschen wurden